rekapitulieren, was wir das letzte Mal uns angeschaut haben. Wir haben uns in ganz besonderer Weise natürlich Gedanken gemacht über das Wesen der Apologetik, der christlichen Apologetik. Und ich habe Ihnen versprochen, dass wir heute spezifisch in die Praxis der Apologetik hineingehen. Das war vielleicht etwas zu ambitioniert. Ich habe festgestellt, dass ich das letzte Mal nicht so schnell vorangekommen bin, wie ich es wollte. Und in der erneuten Vorbereitung und im Überlegen, was ich heute präsentieren möchte, habe ich dann den Entschluss gefasst, dass wir nach wie vor in diesem Hauptblock, in diesem Hauptthema bleiben werden, das Wesen der christlichen Apologetik, also mehr theoretisch als praktisch. Das heißt jetzt nicht, dass ich die Praxis für geringer erachte als die Theorie. Und das habe ich auch das letzte Mal schon gesagt. Die Theorie führt immer in die Praxis oder sollte immer in die Praxis führen. Es gibt keine Praxis ohne Theorie. Also ich sehe nicht die Theorie als wichtiger an als die Praxis. Noch sehe ich die Praxis als wichtiger an als die Theorie. Beides gehört zusammen, muss zusammengehören. Aber eben in 6 Stunden kann man leider nicht alles bringen, was man bringen möchte. Und ich muss ein gewisses Fundament schaffen, um Ihnen helfen zu können, dann das, was Sie gelernt haben über die christliche Apologie, in die Praxis umzusetzen. Deswegen erscheint es mir zumindest für heute wichtiger zu sein, dass wir uns nach wie vor etwas mehr um die Theorie der christlichen Apologetik, also um das Wesen der christlichen Apologetik kümmern und weniger um die Praxis. Ich habe mit kurz zusammengeschlossen, als ich hierher gekommen bin heute Morgen, und wir haben kurz uns unterhalten über die Möglichkeit, eventuell noch einmal 6 Stunden anzuberaumen, vielleicht in 2-3 Monaten, wo wir dann ganz konkret auf die praktischen Fragen zu sprechen kommen. Aber das hängt auch unter anderem natürlich von Ihnen ab, ob Sie Interesse daran haben, noch einmal sich die Zeit zu nehmen, ob Ihnen der praktische Teil so wertvoll erscheint, dass wir hier uns noch einmal die Zeit dafür nehmen. Kurz meinte, dass es vielleicht sinnvoll wäre, wenn wir am Ende dieser 3 Stunden kurz ein gewisses Stimmungsbild haben könnten im Hinblick auf euer Interesse. Ob das jetzt noch sinnvoll wäre, vielleicht noch einmal 6 bis 3 Stunden noch einmal zusätzlich einzuplanen, irgendwann in der Zukunft, also ich würde so sagen, circa 2 Monaten. Gut, was haben wir das letzte Mal gelernt? Einige von euch neu sind, möchte ich das noch ganz kurz rekapitulieren. Wir haben uns Gedanken gemacht über die absolute Notwendigkeit der christlichen Apologie. Wieso kommen wir hier zusammen? Wieso machen wir uns Gedanken über die Apologie, über die Apologetik? Nun, ganz einfach, es ist Teil des christlichen Glaubens. Wenn Jesus Christus von sich behauptet, dass er die Wahrheit ist, und zwar die absolute Wahrheit, dass es neben ihm keine absolute Wahrheit gibt, dann sind wir gefordert, dann sind wir apologetisch herausgefordert, diesen Anspruch einer Welt gegenüber zu präsentieren, auch in der Form der Verteidigung, weil es eine Welt gibt, die diesen Anspruch nicht glaubt. Und weil es eine Welt gibt, die uns in der Weise eben attackiert, angreift und versucht, uns davon zu überzeugen, dass dieser Anspruch eben nicht der Wahrheit entspricht. Die Art und Weise, wie diese Angriffe dann an die Christen herangetragen werden, sind wirklich ganz unterschiedlich. Ich habe einige aufgelistet: Vorwurf der Trunkenheit, Brechen des Mosaischen Bundes, das bezieht sich natürlich auf die damalige Situation zu Pfingsten. Ich habe in besonderer Weise Apostelgeschichte Kapitel 2 hier herangezogen, Hohn, Spott, Verhaftung, Verhör, Verleumdung, Verkündigung neuer Götter und so weiter und so fort. Also die Formen der Angriffe sind ganz unterschiedlich. Aber schlussendlich geht es immer darum, ist Jesus Christus dieser lebendige Sohn Gottes oder ist es nicht? Darum geht es. Wir sagen, er ist es. Ungläubig sagen, er ist es nicht. Deswegen stehen wir in einer apologetischen Auseinandersetzung, in dieser Spannung. Und das zeigt sich natürlich schon ganz früh bei den Jüngern. Und ich habe dann verschiedene Zitate auch wiederum aus der Apostelgeschichte aufgegriffen, die das untermauert haben. Das möchte ich jetzt natürlich nicht noch einmal wiederholen. Ein Vers ist in ganz besonderer Weise wichtig. Er ist sozusagen der klassische Vers für die christliche Apologetik. Das ist 1. Petrus, Kapitel 3, Vers 15. Haltet nun den Herrn Christus in euren Herzen heilig und seid allezeit bereit, euch gegen jedermann zu verantworten, der von euch Rechenschaft über die Hoffnung fordert, die in euch lebt. Das ist sozusagen der klassische Text, der klassische Vers christlicher Apologetik. Und es ist interessant, dass gerade der Apostel Petrus hier diesen Vers in seinen ersten Brief hineinnimmt. Dieser Apostel Petrus, der so furchtbar versagt hat, als er damals vor dieser Magd seinen Herrn und Heiland verleugnet hat, dreimal verleugnet hat und sich sogar noch verflucht hat. Jesus wusste davon natürlich, hat ihn gewarnt. Petrus hat sich nicht warnen lassen. Aber später, als er dann wieder aufgenommen wurde in den Kreis der Apostel, war ihm dies in ganz besonderer Weise wichtig und hat es hier uns in seinem ersten Brief deutlich zu verstehen gegeben. Ich habe in ganz besonderer Weise den ersten Teil dieses Verses betont. Ich möchte es nochmal sagen, haltet nur den Herrn Christus in euren Herzen heilig. Weil dieser Vers oder dieser erste Teil dieses Verses oftmals überlesen wird, übergangen wird. Man sieht ihn nicht im Zusammenhang der christlichen Apologie. Und ich habe dann betont, dass das im Grunde unsere wichtige oder die wichtigste Herzenseinstellung von uns sein sollte, dass wir Jesus Christus als den Herrn heiligen. Dass wir uns einerseits von ihm sagen lassen, wie wir christliche Apologie zu betreiben haben, andererseits, dass wir uns ihm tatsächlich unterordnen. Und das ist schlussendlich unsere Botschaft an die Welt, dass auch die Welt sich eben dieser Autorität, dieser Herrschaft des lebendigen Sohnes Gottes unterordnet. Das ist unsere Botschaft. Deswegen ist es hier sehr wichtig, dass wir uns selbst dieser Autorität unterordnen. Wir sind dann übergegangen zur Relevanz, zur zeitgenössischen Relevanz. Wir haben uns Gedanken gemacht, wie die Apostel damals sich in einer Situation verhalten haben, wo sie herausgefordert gewesen sind, eben Stellung zu beziehen im Hinblick auf ihren christlichen Gedanken, im Hinblick auf ihren christlichen Glauben. Aber wie sieht es bei uns aus? Hat diese Auseinandersetzung, die wir damals, die wir in der Apostelgeschichte nachlesen, für uns in irgendeiner Weise eine Relevanz? Und natürlich die Antwort ist die, es hat eine ganz große, gewaltige Relevanz. Und deswegen müssen wir lernen, erneut uns Gedanken zu machen über die Apologetik. Wir stehen in einer Situation, in einer Zeitgeschichte, wo die sogenannte postmoderne Philosophie eben die Menschen im Griff hält. Wir sind nicht mehr in einer aufgeklärten, rationalistischen Welt zu Hause, sondern eben in einer postmodernen, irrationalistischen Welt. Das heißt, die Menschen können nicht mehr dort abgeholt werden, wo wir sie auf die Wahrheit hinweisen. Denn sie sagen, es gibt doch gar keine Wahrheit mehr. Und wenn wir dann eben versuchen, mit sogenannten Gottesbeweisen die Menschen auf Jesus Christus hinzuweisen, dann stoßen wir auf völliges Unverständnis. Und wir kommen in der Tat keinen Schritt weiter. Das heißt, die klassische Apologetik, die sich in ganz besonderer Weise eben auf diese Gottesbeweise konzentriert hat, hilft uns hier in keinster Weise weiter. Nun, ich sage jetzt nicht, dass die Gottesbeweise unnütz sind, grundsätzlich. Ich sage nur, dass sie uns in unserer spezifischen Situation, in der wir heute leben, in der Gesellschaft, in der wir stehen, nicht so hilfreich sind, wie es grundsätzlich erscheint. Wir brauchen einen tiefer greifenden Ansatz. Wir müssen tiefer blicken. Wir müssen die eigentlichen Probleme aufdecken und dann eine vernünftige, bibelzentrierte Antwort darauf geben. Und das beginnt dort, wo wir die grundsätzliche Einstellung beziehen, die ein Christ beziehen sollte hinsichtlich seines christlichen Glaubens. Und das ist der, dass wir Gott ehren sollen. Alles, was wir tun, ob es trinken, essen, schlafen, lesen, atmen, alles, was wir tun, sollte zur Ehre Gottes geschehen. Auch natürlich in ganz besonderer Weise die Apologetik. Sie sollte Gott im Mittelpunkt haben. Ich habe dann verschiedene Verse zitiert. Einen Vers ist mir ganz besonderweise wichtig geworden. Der Vers aus 2. Korinther 10, Vers 5. Dort steht geschrieben, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam Christi. Alles Denken in den Gehorsam Christi, die Waffen sind geistige Waffen. Und hier habe ich natürlich in ganz besonderer Weise auf das Schwert des Geistes hingewiesen. Welches ist das Wort Gottes? Wir gehen mit dem Wort Gottes um, wir nehmen das Wort Gottes als unser Fundament, von dem aus wir unsere Apologie betreiben. Dann habe ich noch ganz kurz angesprochen, in welcher Weise die Evangelistik mit der Apologetik zusammenhängt. Das eine führt in das andere über, beides ist nicht identisch. Ich habe dann diese Analogie erwähnt, der Fußsoldaten mit ihren kleinen Gewehren, Das sind die Evangelisten und die Apologetik, die mit ihren großen Kanonen hinter den Fußsoldaten steht und dann eben als Artillerie die Geschosse abfeuert. Ich habe gesagt, diese Analogie ist nicht perfekt. Wir stehen nicht in einem Krieg. Wir versuchen nicht, unsere Gegner umzumähen mit den Maschinengewehren und Kanonen, sondern wir versuchen, sie für Jesus Christus zu gewinnen. Das ist die Grundmotivation, die wir haben in der Apologetik, dass wir versuchen, Menschen für das ewige Leben zu gewinnen. Darum geht es. Es ist eine Frage, die auf Leben und Tod entscheidend ist. Und zwar ewiger Tod und ewiges Leben. Dann sind wir übergegangen zur Geschichte der Apologetik. Auch da möchte ich nicht mehr in die Einzelheiten gehen. Wir haben nur verschiedene Zeitperioden uns kurz angeschaut. Das erste und zweite Jahrhundert, wo Leute wie Justin der Märtyrer, Clemens von Alexandria und Tertullian aktiv waren. Dann 4. und 5. Jahrhundert, Augustin, 11. und 12. Jahrhundert. Das war die wichtige Phase der Kirchgeschichte, wo die Gottesbeweise ausformuliert wurden, also die klassischen Gottesbeweise von Anselm von Canterbury und Thomas von Aquinas. Dann sind wir übergegangen in die Reformationszeit, dann Blaise Pascal im 17. Jahrhundert. Diese Wette des Pascals, die heute noch sehr beliebt ist und verwendet wird. Aber wir sind dann auf ein grundsätzliches Problem gestoßen, eben dieser ungeklärte Charakter der Apologetik. Was ist das überhaupt? Was tun wir, wenn wir apologetisch aktiv sind? Also die Frage nach dem Gegenstand, dann die Frage nach der Methodik. Wie gehen wir vor? Was tun wir überhaupt? Und dann die Zielsetzung, was wollen wir erreichen? Das sind alles Bereiche, die nicht konkret abgeklärt sind. Und viele Theologen haben auf diese Fragen ganz unterschiedliche Antworten gegeben. Natürlich habe ich auch eine persönliche Antwort. Und die habe ich dann auch versucht zu betonen. Die meiste christliche Apologie hat sich zum Ziel gesetzt, eine gewisse Wahrscheinlichkeit für die Existenz Gottes zu verteidigen. Und ich habe gesagt, damit möchte ich mich nicht zufrieden geben. Es geht mir hier um eine absolute Gewissheit. Der Gott in der Bibel, so wie er mir in der Bibel erscheint, tritt nicht auf und sagt, wahrscheinlich, ja sogar höchstwahrscheinlich gibt es mich. Und weil es mich höchstwahrscheinlich gibt, bist du jetzt dazu aufgefordert, nach meinen Geboten zu leben. So tritt dieser Gott nicht auf, sondern er tritt auf und sagt, gehorche mir oder gewisse Konsequenzen passieren. Er tritt mit einer absoluten Gewissheit, absoluten Autorität auf. Das ist einfach der Gott, den wir in der Bibel vorfinden. Und er sagt, wenn du mir nachfolgst, wenn du mir gehorsam bist, wird Segen folgen. Und der Segen sieht unter anderem so aus, dass ich dir ewiges Leben schenke. Und andere Folgen ergeben sich, wenn du mir nicht gehorsam bist. Wir haben uns dann verschiedene Definitionen der Apologetik angeschaut, dieser unterschiedlichen Theologen. B.B. Wofford war ein sehr konservativer presbyterianischer Theologe des ausgehenden 19. Jahrhunderts, des angehenden frühen 20. Jahrhunderts, wohl der bekannteste, berühmteste Theologe Amerikas zu jener Zeit. Er hat die Disziplin der Apologetik in folgende Bereiche aufgeteilt: philosophisch, psychologisch, revelatorisch, historisch und bibliologisch. Er war Vertreter oder maßgeblicher Vertreter der klassischen Apologetik. Eben dieser Apologetik, die ich kritisiere. Warum kritisiere ich sie? Einfach deswegen, weil ich meine, dass die christliche Apologetik hauptsächlich sich an der sokratischen Apologetik orientiert hat. Wir sind dann übergegangen und haben uns Gedanken gemacht über Sokrates und haben festgestellt, dass Sokrates der griechische Philosoph gewesen ist, der den rationalen Menschen betont hat. Der Mensch ist Maß aller Dinge. Das Denken des Menschen ist unparteiisch und unabhängig. Der Mensch soll sich nicht danach scheren, sich nicht darum kümmern, zu überlegen, was denken die Götter über Recht und Unrecht, Wahrheit und Unwahrheit. Sondern ich als autonomer Mensch habe die Fähigkeit, grundsätzlich entscheiden zu können, was wahr und was falsch ist. Und wenn ich das entscheiden kann, dann kann ich auch so dann danach leben. Also dieser Anthropozentrismus, Anthropos-Mensch-Zentrismus, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das war der hauptsächliche Ansatz des Sokrates, den er im Euthyphron-Dialogen ganz besonderweise zum Ausdruck gebracht hat. Und diesen Ansatz haben die christlichen oder die meisten christlichen Apologeten übernommen. Das Problem besteht nur eben dort, wo wir wenn wir diesen Ansatz erwählen, ergreifen, uns im Rationalismus und schlussendlich im Irrationalismus verlieren. Und das ist eben das zentrale Problem, das hier sofort auftaucht. Wir verlieren uns in einer gewissen Religion der Diesseitigkeit. Und das ist eben schlussendlich antithetisch. Das ist das Gegenteil dessen, was wir eigentlich als christliche Apologeten bezwecken möchten. Wir möchten die Menschen auf einen jenseitigen und doch sehr realen und präsenten Sohn Gottes, Jesus Christus, hinweisen, der uns das ewige Leben anbietet, aus seiner freien Gnade und Liebe heraus. Und wir verwenden eine Methode, die darauf abzielt, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und seine Vernunft und seine Fähigkeiten betont und alles andere als zweitrangig betrachtet oder als Gegenstand der rationalen Beurteilung betrachtet. Und hier, denke ich, treffen zwei Philosophien, ich möchte sogar sagen Theologien, aufeinander, die eben nicht zusammenpassen. Der sokratische Ansatz baut seine Argumente auf faktische Beweise auf, logische Kohärenz, also Zusammengehörigkeit, Zusammenhang, soziale und individuelle Vorteile und oder persönliche Erfahrung. Und ich denke, wir können uns in dieser Beschreibung, dieser Auflistung alle irgendwo wiederfinden. Wir haben alle uns in irgendeiner Weise auf diesen Ansatz eingelassen und meinten dadurch eben Erfolg zu haben. Das kann auch anders formuliert werden, eben philosophische Apologetik, evidenzbasierte Apologetik, also Evidenz, Beweise. Wir verwenden hauptsächlich Beweise und dann die erfahrungsbasierte Apologetik, wo wir von unserer eigenen persönlichen Erfahrung mit Jesus eben versuchen, andere Menschen zu überzeugen. Wiederum möchte ich betonen, dass philosophische Apologetik, evidenzbasierte und erfahrungsbasierte Apologetik grundsätzlich nicht falsch sind, wenn wir sie von einer christlichen Perspektive aus betrachten und betreiben. Was falsch an diesen Ansätzen ist, ist, wenn wir sie von einer sokratischen Perspektive aus verwenden. Das ist das Falsche. Nicht das Ding an sich, nicht die Art und Weise, wie wir hier Apologie betreiben, ist das Falsche, sondern aus welcher Perspektive aus und mit welchem Motiv aus wir diese Apologie betreiben. Und wir müssen sie natürlich mit etwas weiterem ergänzen. Und das ist mir das Wichtigste. Und das ist das sogenannte transzendentale Argument. Um das geht es mir heute. Das transzendentale Argument. Das ist erneut ein Fremdwort, das ich jetzt in dieser kurzen Einleitung nicht definieren möchte. Ich werde es in den nächsten 3 Stunden detailliert beschreiben. Also noch, Sie brauchen sich keine Angst zu machen, dass Sie jetzt vielleicht etwas nicht verstehen. Ich werde das wirklich detailliert erklären und präsentieren. Darum geht es mir. Nur damit Sie jetzt schon eine gewisse Vorahnung haben von dem, was ich erreichen möchte in diesen nächsten 3 Stunden. Das transzendentale Argument. Gut, soweit zu dem, was wir das letzte Mal uns angeschaut haben. Gehen wir zum Teil 4 über. Den habe ich wie folgt überschrieben: Die Reformation der christlichen Apologetik. Die Reformation der christlichen Apologetik. Ein bemerkenswerter Umstand führte dazu, dass Cornelius van Til, lebte von 1896 bis 1987, also er hatte ein sehr langes Leben. Sein erstes Buch 1946 veröffentlichte genau ein Jahr nach Bekanntgabe der Bankrotterklärung christlicher Apologetik. Als er gegen Mitte des 20. Jahrhunderts stand die christliche Apologetik vor ihrem Bankrott. Das müssen wir einfach so sagen. So traurig das klingt, so tragisch dieser Umstand sich auch damals darstellte, das war die Tatsache. Die christlichen Apologeten und Theologen haben einfach das Handtuch in den Ring geworfen und haben gesagt, wir finden keine Antwort mehr, wie wir diese Apologetik zu betreiben haben. Wir stehen tatsächlich vor einem unlösbaren Problem. Wir haben jetzt fast 2000 Jahre lang diese christliche Apologetik betrieben nach dem klassischen Muster. Das klassische Muster geht natürlich auf Sokrates zurück und wir stehen vor dem Bankrott. Und genau in diesem Jahr veröffentlichte eben van Til sein erstes Buch. Van Til hat schon Jahrzehnte zuvor Apologetik gelehrt am Westminster Theological Seminary. Zunächst einmal am Princeton Theological Seminary und dann am Westminster Theological Seminary. Aber er hat seine Notizen nie veröffentlicht, bis eben 1946. Sein Anliegen war, die Apologetik aus ihrer sokratischen Gefangenschaft zu befreien. Ihm ist es zu verdanken, dass die prinzipielle Antithese zwischen griechischer Philosophie und biblischem Christentum erneut aufgezeigt wurde. Also genau das Problem, das dazu geführt hat, dass christliche Apologetik in den Ruin getrieben wurde, diese Verquickung, diese Verbindung zwischen sokratischer Philosophie und christlicher Lehre, hat Van Til aufgezeigt und er versucht jetzt mit seinem neuen Ansatz, diese Verquickung auseinanderzuziehen und aufzuzeigen, dass das eine mit dem anderen tatsächlich antithetisch, also konträr zueinander stand. Das eine passte nicht zum anderen zusammen. Mittels einer neuen Methode versuchte er, den Glauben effektiv zu verteidigen. Im vollen Bewusstsein nahm er in seiner Argumentation eine Gegenposition zur autonomen Neutralität Sokrates ein. Das ist mir hier wichtig, das möchte ich unterstrichen haben. Er nahm eine Gegenposition zur autonomen Neutralität Sokrates ein. Das heißt, er ist nicht einerseits autonom. Das ist das, was Van Til in ganz besonderer Weise betont hat. Der Mensch ist nicht autonom. Autonom bedeutet erneut, der Mensch macht sich selbst zum Gesetz. Und dann in einem weiteren Schritt, der Mensch ist nicht neutral. Kein Mensch ist neutral. Gleichzeitig passte er seine Methodologie einer schriftgemäßen Strategie an. Also er hat sich gefragt, wenn der sokratische Ansatz nicht der richtige ist, könnte es sein, dass die Bibel uns selbst eine bessere Strategie empfiehlt? Ich habe hier dann ein Zitat, das finden Sie auch in Ihren Notizen. Erkennt man in Sokrates die höchste Entwicklungsstufe des griechischen Geistes, zeigt sich der durchschlagende Charakter der paulinischen Worte in aller Klarheit. Wo ist denn ein Weiser, wo ein Gelehrter, wo ein Forscher dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit hingestellt? Weil nämlich die Welt da, wo Gottes Weisheit tatsächlich vorlag, Gott vermittels ihrer Weisheit nicht erkannte, hat es Gott gefallen, durch die Torheit der Predigt die zu retten, welche Glauben haben. 1. Korinther 1, 20 und 21. Der ideale oder vollkommene Mensch Griechenlands ist der vollkommene Bundesbrecher. Der ideale Mensch der Schrift ist der vollkommene Bundesbewahrer. So deutlicher könnte man es nicht hier ausdrücken, wie es Van Til getan hat. Er hat einfach das Schriftwort aus dem ersten Petrusbrief zitiert, wo Paulus konkret auf die griechische Philosophie zu sprechen kam. Wo ist denn ein Weiser, wo ist ein Gelehrter, wo ein Forscher dieser Weltzeit? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt als Torheit hingestellt? Das ist das Urteil der Schrift über griechische Philosophie und ganz besonders über die Philosophie von Sokrates. Es ist Torheit. Und wenn wir diese Philosophie verwenden, um den christlichen Glauben zu verteidigen, dann kommt am Ende nichts weiter heraus als was? Als Torheit. Es kann nicht anders sein, als dass dann diese Apologetik in den Ruin getrieben wird. Denn Gott hat es so bestimmt. Aber können wir aus diesem Brief nicht, aus dieser Passage nicht auch lernen, wie man richtig Apologetik betreiben sollte? Gott hat es gefallen, durch die Torheit der Predigt zu retten, welche verloren sind und so weiter und so fort. Auf das werden wir in der Tat im Einzelnen noch zu sprechen kommen. Van Til war sich selbst am allermeisten bewusst, dass das Versagen der Apologeten, ihre Gedanken dem Gehorsam Christi zu unterstellen, eine Verletzung der Bundesverpflichtung gleichkam, die allen Menschen als Kreaturen Gottes obliegt. Das heißt, in ganz schlichten Worten, es war Sünde. Es war Sünde. Wie die christlichen Apologeten versucht haben, ihren Glauben zu verteidigen. Sie haben ihre Gedanken nicht dem Gehorsam Christi untergeordnet. Das war das Problem. Während sie sich eifrig bemühten, unter Verwendung der sokratischen Methode Menschen für Christus zu gewinnen, rief ihnen Van Til entgegen, dass sich die sokratische und die christlichen Prinzipien antithetisch gegenüberstehen. die im Eutyphron deutlich in Erscheinung tretende Geisteshaltung war nichts anderes als ein Ausdruck der intellektuellen Rebellion gegen Gott. Es ist dieselbe Haltung, die Adam und Eva im Garten angenommen hatten. Erklärt sich der menschliche Verstand bereit, die offenbare Wahrheit des Wortes Gottes anzunehmen, tut er dies nicht in Ehrerbietung vor der göttlichen Autorität, sondern weil er sich unabhängig davon überzeugen ließ, dass sie seinem Urteil standhielt. Die Offenbarung wird damit gezwungen, sich der Spekulation unterzuordnen. Van Thiel wehrt sich mit aller Entschiedenheit gegen diese Manifestation menschlicher Selbstüberhebung. Erneut ein Zitat aus einem seiner Bücher. Wir müssen uns den Grundsatz zu eigen machen, der Offenbarung stets den Vorzug zu geben. Also ich möchte es nochmal kurz hier wiederholen. Der sokratische Ansatz zielt darauf hin, die Vernunft, den Verstand des Menschen über die Offenbarung zu stellen. Und dann fragt sich der Verstand, ist das, was ich in der Offenbarung lese, wahr oder ist es nicht wahr? Also der menschliche Verstand, der angeblich neutrale, unabhängige menschliche Verstand, beurteilt jetzt den Wahrheitsgehalt der göttlichen Offenbarung und kommt dann zu einer Entscheidung. Die Entscheidung kann durchaus positiv ausfallen. Und wenn sie positiv ausfällt, dann kommt dieser Mensch hoffentlich zum Glauben. Sie kann natürlich auch negativ ausfallen. Aber das Entscheidende an diesem Ansatz ist eben, dass der Mensch sich über das Wort Gottes erhebt. Grundsätzlich, er stellt seinen Verstand, seine Vernunft über das Wort, das Gott uns autoritativ übermittelt hat, in seiner Offenbarung. Und Van Thiel sagt, wir müssen das Ganze auf den Kopf stellen, wir müssen das umdrehen. Nicht der menschliche Verstand ist das Ausschlaggebende, sondern die göttliche Offenbarung. Die göttliche Offenbarung steht über aller menschlichen Spekulation. Wenn man diesen Ansatz nicht gleich zu Anfang wählt, also dass die Offenbarung über der menschlichen Spekulation steht, ist es von vornherein klar, dass die Offenbarung unter die Räder der Spekulation gerät. Und das können wir tatsächlich in der Theologiegeschichte wunderbar nachvollziehen. Je rationalistischer die Welt wurde, umso mehr hat sie die Offenbarung Gottes abgelehnt. Und dieser Unterordnung folgt die Zerstörung der menschlichen Spekulation. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Zusatz hier. Wenn der Mensch sich über die Offenbarung Gottes stellt und meint, tatsächlich entscheiden zu können, was wahr und falsch ist, dann wird er schlussendlich die Offenbarung zur Seite schieben. Und in der Weise, wie er die Offenbarung zur Seite schiebt, verliert er den Halt und die Fähigkeit, überhaupt denken zu können. Welche Auswirkungen das dann hat, auch das werde ich noch im Einzelnen heute näher erklären. Sokrates identifiziert den vollkommenen Menschen, den vollkommenen Bundesbrecher mit dem autonomen Intellektuellen. Dieser entzieht sich selbstbewusst der Autorität des Schöpfers und brüstet sich seiner Weisheit. Ohne es jedoch zu merken, zerstört er die eigene Rationalität, indem er die Wahrheit Gottes unterdrückt. Anstatt weise zu sein, ist er in Wirklichkeit ein Narr. Also er verliert, je mehr sich seine Rationalität rüstet, verliert er die Fähigkeit, denken zu können. Und das ist die Ironie, die eben in der Sündhaftigkeit des Menschen begründet liegt. Je konsequenter der gottlose Mensch wird in seiner Gottlosigkeit, umso irrationaler wird er. Er verliert in der Tat jeglichen Boden unter den Füßen, jegliche Beziehung zur Realität, jegliche Fähigkeit zu denken. Auch das zeigt uns die, in ganz besonderer Weise, die moderne Philosophiegeschichte auf. Auch in ganz besonderer Weise natürlich das Phänomen der Postmoderne, in der wir zurzeit leben. Es wird immer irrationaler. Ich könnte euch viele Beispiele aus meiner persönlichen Forschungsarbeit aufzeigen, wo das so eindeutig, so unwiderruflich zutage tritt, dass die Menschen wirklich die Fähigkeit zum Denken verloren haben. Und ich rede hier nicht von Leuten, die irgendwo in Irrenhäusern eingesperrt sind. Ich rede hier von äußerst intelligenten Professoren an den bedeutendsten Universitäten dieser Welt. Sie haben die Fähigkeit, rational denken zu können, verloren. Und das ist tragisch. Aber das gibt uns auf der anderen Seite die Chance, tatsächlich die biblische Botschaft zu verkündigen, aufgrund des transzendentalen Argumentes. Was ich damit meine, werde ich noch erklären. Dass die Apologetik in den Ruin getrieben wurde, lag einzig und allein am Übersehen dieser Tatsache. Man meinte anfänglich, sich einen winzigen Freiraum an Autonomie erlauben zu dürfen. Keinem war so recht bewusst, welche schrecklichen Konsequenzen sich daraus ergeben würden. Die dialektische Polarisierung des ungläubigen Denkens drang in die christliche Apologetik ein und hinterließ mit der Zeit einen Ort der Zerstörung. Dialektische Polarisierung, was meine ich damit? Der Dialektismus ist ein Kennzeichen des ungläubigen Denkens. Und ich möchte das jetzt hier nicht in aller Breite ausführen. Ich erwähne nur ein Beispiel. Ist es wichtiger und ist es bedeutsamer, dass wir uns auf die Einheit zubewegen? Oder ist es bedeutsamer, dass wir uns auf die Individualität zubewegen? Einheit auf der einen Seite, Individualität auf der anderen Seite. Oder ich kann es auch mit anderen Worten ausdrücken. Gesetz auf der einen Seite, absolute Freiheit auf der anderen Seite. Was ist wichtiger? Das ist der Dialektismus. Es gibt immer zwei gegenteilige Pole, die miteinander irgendwo in einer Spannung stehen. Und der Ungläubige wird nie aus dieser Spannung herauskommen. Wenn ihr den Film Jurassic Park euch angeschaut habt, dann wird dieses Thema in ganz besonderer Weise angesprochen. Ist es wichtig, die Dinosaurier zusammenzuhalten in diesem Park? Und was passiert, wenn die Dinosaurier aus diesem Park fliehen und dann Chaos anrichten? Das ist die Dialektik, die hier zum Tragen kommt. Leben wir für den Staat, die Einheit? Oder ist der Staat dazu da, um mir in meinem Leben zu helfen? Die Vielfalt, die Freiheit. Wir beantworten diese Frage jeden Tag. Jeden Tag. Ich gebe nur ein persönliches Beispiel. Und das ist in der Tat nur ein persönliches Beispiel. Ist es wichtig, dass wir die Kinder zur Staatsschule schicken, dass der Staat die Kinder als gute Staatsbürger erzieht? Ist das das Ziel der Erziehung, der Kindererziehung? Dass die Kinder einfach für den Staat da sind und vom Staat unterrichtet werden? Oder sind die Kinder, Erziehung der Kinder dazu da, damit die individuellen Fähigkeiten dieses Kindes entwickelt werden? Wie beantworten wir diese Frage? Brauchen wir den Staat oder können wir in irgendeiner utopischen Anarchie leben? Auf diese Frage gibt es keine Antwort. Der Ungläubige findet auf diese Frage keine Antwort. Und er geht erstmal in diese Richtung und dann merkt er, wenn er auf die Seite des Staates sich begibt, dass der Staat immer tyrannischer wird, immer diktatorischer, die Freiheit des Menschen immer mehr beschränkt. Und das möchte er natürlich nicht. Dann geht er wieder in die andere Richtung und dann merkt er, wenn er die Freiheit bedroht, dann wird alles chaotischer. Und die Menschen werden immer verrückter und jeder lebt nur noch für sich selbst. Und das möchte er auch nicht. Dann geht er wieder in die andere Richtung, in die Richtung der, ja, ich sag mal, Gesetz und Ordnung. Und er meint, dass er, wenn er in der Mitte ist, die absolute Balance halten kann. Und wenn er sich dann tatsächlich in der Mitte befindet, merkt er, dass diese Position der Mitte die allerinstabilste überhaupt ist. Denn dann wird er von beiden Seiten auseinandergezogen. Wenn er sich auf eine Seite konzentriert, das ist die stabilste Seite. Aber diese Seite vernichtet ihn als Mensch, egal auf welcher Seite er sich postiert. Und wenn er sich in der Mitte postiert, wird er auseinandergezogen. Er findet keine Antwort auf diese Frage. Und dieses Denken, dieses ungläubige Denken, dominiert auch das Denken in vielen Gemeinden. Auch da gebe ich euch ein Beispiel. Ist Gottes Souveränität das Wichtige oder ist die menschliche Willensentscheidung das Wichtige? Das ist das Richtige. Wie entscheiden wir diese Frage? Das ist Dialektismus. Das ist ungläubiges Denken. Trotz alledem gibt es eine biblische Antwort darauf. Die Antwort ist die, es gibt eine Antwort. Es gibt nur eine einzige richtige Antwort. Aber es gibt diese Antwort. Und das ist die Antwort, die nur alleine das Christentum geben kann. Keine andere Philosophie, kann diese Antwort geben. Jede Philosophie, egal welche Philosophie es ist, ist in dieser Dialektik gefangen und kommt nicht aus dieser Dialektik heraus. Sie schwingt immer von einer Seite zur anderen, ohne wirklich den Ort zu finden, wo man leben kann. Das ist die Tragik des Unglaubens. Der Mensch zerstört sich selbst, weil er in dieser Dialektik gefangen ist. Der Mensch muss aus dieser Dialektik herausgenommen werden, um überhaupt leben zu können. Und das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die befreiende Botschaft der Bibel. Das ist die einzige Botschaft, die der Mensch braucht und haben kann, um überhaupt leben zu können. Deswegen bietet das Christentum das Leben an und sagt, alles andere ist Tod und Selbstzerstörung. Selbstzerstörung und Tod. Aber wie lautet die biblische Antwort? Was ist jetzt richtig? Gottes Souveränität oder die menschliche Willensentscheidung? Nun, die Antwort ist die, beides ist richtig. Und beides ist zur gleichen Zeit richtig. Gott ist absolut souverän und er lässt den Menschen seine Freiheit. Beides ist richtig. Und beides ist in der Weise richtig, dass man das eine nicht gegen das andere ausspielen sollte und ausspielen darf. Wie komme ich auf diese Idee? Wie komme ich auf diesen Gedanken? Nun, es steht in der Bibel. Und hier ist in ganz besonderer Weise eine Lehre der Bibel ausschlaggebend. Wenn man diese Lehre nicht verstanden hat, begreift man das biblische Christentum nicht, begreift man das Leben nicht, begreift man die Dialektik nicht, das Problem der Dialektik nicht, in dem ein Ungläubiger gefangen ist und das bedauerlicherweise sich oftmals in die Gemeinden einschleicht. Das ist die Lehre der Dreieinigkeit. Ist Gott ein Gott oder ist Gott mehrere Götter? Entscheidet ihr diese Frage? Ein Gott, mehrere Götter. Was ist wichtiger, dass er ein Gott ist oder dass er eben Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist ist? Und die biblische Antwort ist die, beides ist richtig zur gleichen Zeit und ist in gleicher Weise richtig. Das heißt, die Einheit Gottes ist nicht wichtiger als die Manifestation der einzelnen Personen innerhalb der Dreieinigkeit. Aber wir dürfen die Einheit Gottes nicht gegen die anderen drei Personen ausspielen, noch dürfen wir die anderen drei Personen heranziehen, um die Einheit in Frage zu stellen. Beides ist richtig, in gleicher Weise. Und dieses Verständnis der Dreieinigkeit hat nur das Christentum. Es gibt keine andere Religion, es gibt keine Philosophie, die die Vorstellung einer Dreieinigkeit hat. Eine Dreieinigkeit eines Gottes, der sich als ein dreieiniger Gott sich vorstellt. Und dies, es ist ein Geheimnis. Das gebe ich zu. Wir können das rational nicht ergründen. Aber es ist trotz alledem Wirklichkeit. So ist Gott. Und so ist diese Welt. So hat er diese Welt erschaffen. Und in allem, was er in dieser Welt erschaffen hat, spiegelt sich dieses Geheimnis der Dreieinigkeit wieder. Das ist noch einmal das Verhältnis Staat und Bürger. Natürlich brauchen wir den Staat. Natürlich brauchen wir Gesetze. Aber die Bedeutung des Bürgers, des einzelnen Bürgers, ist in gleicher Weise so wichtig wie der Staat als Ganzes. Das ist die christliche Antwort. Und das ist die Antwort, die nur das Christentum geben kann. Wenn wir eben das durchdenken und in unser Leben mit hineinnehmen, dann sind wir in der Lage, richtig leben zu können. Und nur wir Christen können das behaupten. Gut, das habe ich jetzt ein bisschen weiter ausgeführt. Machen wir hier eine Pause.